ziehst mich an mit deinen blauen Augen. Liegen im Bett, vergessen Dinge, die uns Nerven rauben. Der Alltag leichter, weil wir an uns beide glauben. Nur ein Blick reicht, müssen keine Worte tauschen. Dass ich dich verletzen muss, verletzt mich. Nebel zieht auf, Liebe verlässt dich. Gemischte Gefühle sind niemals richtig. Es zerreißt mich, nein, es zerreißt mich nicht. Schließ meine Augen und ich sehe dich. Doch eigentlich will ich deine Liebe nicht. Rosa, rote Brille, wenn du bei mir bist. Du sagst, dass der was ist, doch davon fühl ich nicht. Wieso ist aus? Doch ich nenn dir keinen Grund. Alle Feelings off und ich weiß, du hoffst. Gib dir falsche Signale, denn mein Herz ist geblockt. Dass ich dich verletzen muss, verletzt mich. Nebel zieht auf, Liebe verlässt dich. Gemischte Gefühle sind niemals richtig. Es zerreißt mich, nein, es zerreißt mich nicht. Schließ meine Augen und ich sehe dich. Doch eigentlich will ich deine Liebe nicht. Sagst, dass der was ist, doch davon fühl ich nicht.